Was interessiert uns, wenn wir ins Kino gehen oder wenn wir ein Buch aufschlagen? Was für Geschichten sprechen uns an? Nun, eine Formel, die für jeden zu jeder Zeit gelten würde, gibt es sicher nicht. Aber eine These kann man schon aufstellen. Wir interessieren uns für Heldengeschichten. Es stehen nämlich nicht nur am Anfang des Interesses von Jungen an Büchern oder Kino Helden wie Ernie, Harry Potter oder Justus Jonas, Robin Hood, Old Shatterhand oder Luke Skywalker. Auch bei den Mädchen ist das so. Denn es geht gar nicht primär darum, dass Heldinnen oder Helden Taten vollbringen, die gleich die ganze Menschheit retten. Es geht darum, dass wir uns als Lesende oder im Kino in dem Wohl und Wehe im Text und auf der Leinwand spiegeln. Dass wir uns hineinversetzen und mitleiden bei großem Unglück und großen Krisen, bei großen Gefahren und Herausforderungen und eben auch bei großen Erfolgen, bei wichtigen Erfahrungen oder bedeutenden Erkenntnissen. Schließlich sind ja auch Märchen, Heldinnen oder Heldengeschichten. Die enge Verbindung zwischen den Geschichten, Sagen, Ursprungserzählungen in der Kultur und unseren persönlichen Sehnsüchten und Träumen gesehen und ihr nachgegangen zu sein. Das scheint mir das große Verdienst des Mythenforschers Joseph Campbell. Und er hat damit einen Nerv getroffen. Das Muster der Heldenreise, das er beschreibt, hat Hollywood-Regisseure ebenso beeinflusst, George Lucas etwa für den Krieg der Sterne, wie es heute noch Therapeutinnen und Therapeuten als Hilfsmittel dient, um die Folgen von Krisen und Herausforderungen im Leben ihrer Klienten, in ihrem oder in meinem Leben also, aufzunehmen und anzusprechen. Denn manches erscheint in einem neuen Licht, wenn man sich vor Augen führt, dass wir auf einer Heldinnen- oder Heldenreise sind. Seien Sie gespannt auf die Entdeckung der Heldenreise und die lange Nacht über den Mythenforscher Joseph Campbell von Sabine Fringes. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine ganz konkrete Reise, nämlich die nach Bad Kissingen. Lernen Sie eine Stadt in Franken und ihre Geschichte kennen und seien Sie gespannt auf eines der ältesten Bäder Deutschlands, in dem mitentwickelt wurde, was sich als Kuraufenthalt in ganz Europa etabliert hat. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Andramoi enne pemusa polytropon hos malapola plankte epeitroies hieromptolietron eperse. Polon dantropon iden astea kai noon egno pola dogen ponto paten algia hon katatymon Arnymenos hente psychen, kai noston hetairon. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt, nach des heiligen Troja-Zerstörung vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat und auf dem Meere so viel unnennbare Leiden erduldet, seine Seele zu retten und seiner Freunde Zurückkunft. Was erzählen uns die Mythen vom Leben? Er hat den Abgrund gesehen, den Grund aller Dinge. Er hat die Tiefe darin gesehen, den Urgrund der Erde und den Umkreis der Länder auf ihr. Ans Ende der Welt ist er gegangen und weiter. Und sah das Meer, das uns umschließt. Was ist die Essenz allen Seins?